Offiziere fanden zwar eine große Mehrheit. Die Absichtserklärung zur Polengrenze wird in der Union 4 bis 10 Gegenstimmen erhalten, aber die potenziellen Neinsager, eine Probeabstimmung ergab heute 7 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen, haben sich noch nicht definitiv erklärt. Die CSU will zum Beispiel im Bundestag am Donnerstag eine Zusatzerklärung über die Polengrenze abgeben, schriftlich, in der auch noch einige Bedenken formuliert werden. Nach den Worten des CSU-Chefs Theo Weigel, heute ist die Polenerklärung Ergebnis eines Kompromisses mit der DDR, der Preis der Einheit, wie Weigel formulierte. Manches Wort und manchen Satz zu Weigel hätte er sich auch anders vorstellen können. Der Wortführer der Neinsager, der Chef des Bundes der Vertriebenen, Herbert Schajar, will durchaus einen Gang zum Bundesverfassungsgericht überlegen, wenn die heutige Absichtserklärung nach der deutschen Vereinigung auch noch ein Vertrag wird. Heute sagte Schajar: Ich bin der Meinung, ich bin für eine schnelle Beitritt nach 23, aber rechtlich gibt es keine zwingenden Gründe, diesen Beitritt zu verknüpfen mit Bedingungen des Verzichts auf große Teile Deutschlands. Es gibt natürlich politischen Druck, und bei diesem politischen Druck sollten einige mit Nein begegnen. Ich glaube, das stützt auch die Linie derer, die Ja sagen. Sein Nein hält Schajar für rechtlich begründet, aber durchaus für politisch gefährlich. Es gehe aber nicht an, dass die Ostdeutschen auf alles verzichten müssen. Einer Preisgabe der Ostgebiete stimme er nicht zu. Weil die Stasi die kriminelle Vereinigung RAF mit Rat und Tat unterstützt hat, soll sie also selbst zu einer solchen Organisation erklärt werden, wie wir eben hörten. Unterdessen vergeht in Ostberlin kaum ein Tag, an dem Innenminister Peter Michael Distel nicht von einer neuen Festnahme zu berichten weiß, so auch heute. Aus Ostberlin Wolfgang Nette. Zufriedenheit über die 7. und 8. Festnahme ehemaliger Terroristen, Bestürzung über täglich eingehende Morddrohungen gegen führende DDR-Politiker. Das ist das Fazit der Pressekonferenz, die DDR-Innenminister Distel zusammen mit seinem baden-württembergischen und seinem Westberliner Amtskollegen heute Morgen in Ostberlin gab. Die beiden bundesdeutschen Politiker Schlee und Petzold waren zufälligerweise in Berlin und nutzten zusammen mit Distel die Gelegenheit, um auf weiterhin existierende Gefahren durch Angehörige der 2. und 3. Generation der Roten Armee-Fraktion hinzuweisen. In das gemeinsame Lob über die erfolgreiche Fahndungsarbeit des zentralen DDR-Kriminalamtes schwang die weiterhin unumgängliche Bekämpfung gegen den internationalen Terrorismus mit. Wie Distel mitteilte, treffen gegenwärtig bis zu 5 Morddrohungen anonymer Art in Ostberlin ein. Sie seien in Zusammenhang mit den bisherigen 8 Festnahmen zu stellen. In Neubrandenburg war es gestern gelungen, die Terroristen Silke Meier sowie Henning Bär festzunehmen. Beide lebten seit Anfang der 80er Jahre unter falscher Identität in der DDR. Wie es zum neuerlichen Zugriff der Fahnder kam, beschreibt Minister Distel. Die Ermittlung zur Feststellung von Frau Meier-Witt erfolgte aufgrund zielgerichteter kriminalpolizeilicher Analysetätigkeit und erstmalig durch die Information eines hohen ehemaligen MFS-Mitarbeiters. Noch vor Wochenfrist wollte Distel die Festnahmen vorrangig auf Hinweise von Seiten der Bevölkerung zurückführen, eine Argumentation, die nicht überzeugend wirkte. Die Vorstellung, dass lediglich aufgrund ausgehängter Steckbriefe Nachbarn oder Arbeitskollegen unvermutet gleich ein halbes Dutzend ehemaliger Terroristen identifiziert haben könnten, wollte so recht nicht einleuchten. Inzwischen gelang es den Ermittlungsbehörden herauszufinden, wo die ehemaligen Terroristen zu manipulierten DDR-Bürgern umfunktioniert wurden. Innenminister Distel dazu: Die Herstellung der neuen Identität der mutmaßlichen RAF-Terroristen wurde nach dem bisherigen Stand der Überprüfung zum Teil in einem Ferienobjekt des ehemaligen MFS in Briesen, Bezirk Frankfurt-Oder, vorgenommen. Die dafür verantwortlichen ehemaligen Mitarbeiter des MFS werden ermittelt. Diese Ermittlungen sind aufgrund der konspirativen Arbeitsweise sehr kompliziert. Man sprach sich unter anderem nur mit Decknamen an oder mit gedeckten Vornamen. Im Bezirk Frankfurt-Oder gab es während der SED-Herrschaft besonders viele Sperrgebiete. Vor Monaten war bereits gemeldet worden, dass ebenfalls in dieser Region spezielle Sabotagetrupps ausgebildet worden seien, um gegebenenfalls zur Destabilisierung der Bundesrepublik eingesetzt werden zu können. Jedenfalls muss der Bezirk ein Dorado für konspirative Plätze des Stasi gewesen sein. Minister Distel wollte auf seiner Pressekonferenz im Übrigen nicht ausschließen, dass Honecker und Mielke seinerzeit angesichts ihrer eigenen konspirativen Jugenderfahrungen die Aufnahme der RAF-Terroristen als ein, wie Distel wörtlich sagte, Hobby betrachtet hätten. Richter und Staatsanwälte in der DDR haben derzeit alle Hände voll zu tun, und zwar mit sich selbst. Da berichtete die Frankfurter Rundschau heute, SED-Juristen können ihre Akten waschen. Das Ostberliner Justizministerium händige ihnen ihre Personalakten aus und die dürften sie sogar so verändern, dass sie auch in einem vereinten Deutschland auf Lebenszeit in der Justiz bleiben könnten, von allem reingewaschen. Solche Informationen beunruhigen natürlich die Verwaltung in Berlin-West besonders, denn Berlin ist auf dem Weg zur Einheit immer einige Schritte voraus. Thomas Klein berichtet. Den Richtern und Staatsanwälten in West-Berlin stehen die Haare zu Berge bei dem Gedanken, wer künftig in ihrem Kollegenkreis dabei sein wird. Die Sorge in der Justiz ist groß, dass ehemalige SED-treue Funktionäre in einem Gesamt-Berliner Justizapparat arbeiten werden. Der Ostberliner Magistrat und der Westberliner Senat wollen die rasche Vereinigung der beiden Teile Berlins. Für den Bereich Justiz gibt es, wie auch für andere Verwaltungen, eine Kooperationsgruppe. Die Beamten aus Ost und West sollen die Einheit vorbereiten. Diese Machenschaften, dass Richter und Staatsanwälte in Ost-Berlin ihre Personalakten selbst manipulieren, ist dem Senat schon länger bekannt. Die Westberliner SPD-Justizsenatorin Jutta Limbach bestätigte die Waschaktion der SED-Truppe in der Ost-Berliner Justiz. Im Rathaus Schöneberg könne aber nichts dagegen getan werden, obwohl dies die künftigen Juristen in einem Gesamt-Berlin sein werden, Jutta Limbach. In Anbetracht der gegenwärtigen rechtlichen Situation können wir nichts unmittelbar übernehmen. Es fragt sich nur, wie später diese Kontrolle der ehemals und jetzt tätigen Richter und Staatsanwälte gewährleistet werden sollen. Sie wissen, dass also in diesem Richtergesetz ein Ausschuss vorgesehen ist, der diese Kontrolle bewältigen soll. Und von all dem erfährt Lothar de Maizière, der Ministerpräsident der DDR, derzeit wohl nur am Rande. Er ist unterwegs und hat anderes im Kopf. De Maizière wirbt in Frankreich bei Politik und Wirtschaft für sein Land als Ort, an dem sich künftig Unternehmer engagieren sollen, je mehr, je lieber. Heute hat er ein Treffen mit Spitzenvertretern der französischen Wirtschaft. Aus Paris, Wolfgang Kozian. Dem zweitägigen Arbeitsbesuch des DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière in Frankreich liegen vor allem drei erkennbare Motive zugrunde. Ein protokollarisches sowie eine defensive und eine offensive Botschaft. Protokollarisch heißt es, die vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges zu besuchen, die ja auch in der 4+2-Konferenz über die Außengestaltung der deutschen Einheit zu befinden haben. De Maizière weilte bereits in Moskau und Washington und hält sich nun, noch vor London, was die Franzosen zu schätzen wissen, in Paris auf, wo er gestern Abend in betont freundlicher Atmosphäre von Staatspräsident François Mitterrand im Élysée empfangen wurde, im Stander der Staatskarosse übrigens das Hammer- und Zirkelemblem, das anderswo schon wegsaniert wurde. Die defensive Nachricht. Auch de Maizière unterstrich, von einem vereinigten Deutschland werde Frieden ausgehen. Es werde einen Faktor der Stabilität in Europa bilden. Dies gilt zwar schon seit langem zwischen Mitterrand und Helmut Kohl als gesicherte Erkenntnis, ist aber aus dem Munde de Maizières für die französische Öffentlichkeit wichtig. Denn allmählich erreichen auch die hiesigen Medien Beobachtungen, dass einiges, was früher den hässlichen Deutschen ausmachte und was man bei den bundesdeutschen Freunden seit beträchtlicher Zeit kaum mehr antraf, wie unmenschliche Behandlung von Ausländern, rassistische Sprüche, nationalistische Attitüde, an einigen Orten der DDR ungeniert zutage traten. Für die politische Klasse freilich wichtiger ist die Versicherung de Maizières, dass von ihm keine Widerstände gegen eine deutsche NATO-Mitgliedschaft zu erwarten sind, auch wenn er diese eher politisch als militärisch sieht und im Zusammenhang mit einem europäischen Sicherheitssystem, das weder die USA noch die Sowjetunion ausschließt. Seine offensive Botschaft schließlich: Es lohnt sich, in der DDR zu investieren. Zwar ist Frankreich bereits nach der Bundesrepublik der größte Handelspartner der DDR, aber aus DDR-deutscher Sicht könnte die französische Industrie sich durchaus noch weniger zögerlich geben. Natürlich hängt über den Beziehungen Frankreich-DDR, wie die Libération es ausdrückte, ein Geruch der Ironie. Denn im Dezember 89, wenige Wochen nach dem Fall der Mauer, hatte Mitterrand während seines offiziellen Besuches in Ostberlin mit Ministerpräsident Hans Modrow 5-Jahres-Vereinbarungen abgeschlossen, was allgemein als Versuch gewertet wurde, die Existenz einer eigenständigen DDR zu legitimieren. Mit dem Aufenthalt de Maizières in Paris überschneidet sich zeitlich der offizielle Besuch des DDR-Verteidigungsministers Rainer Eppelmann bei seinem Kollegen Jean-Pierre Chevènement. Sie besprechen dieselben Themen wie Ihre Chefs. Über den tieferen Sinn dieses Doppelereignisses, Herr Strezelraten, Eppelmann besucht auch Toulon in der dritten französischen Seeverteidigungszone. Protokollarische Eigendynamik lässt sich da nicht ausschließen. Handfeste Ergebnisse erwartet man sich heute Abend von einer Pressekonferenz des Messiers in Paris. Wie es heißt, betreffen sie die Eröffnung dreier neuer französischer Kulturzentren in Leipzig, Dresden und Rostock sowie eine Stellungnahme zum tschechoslowakischen Vorschlag, einen europäischen Sicherheitsrat im KSZE-Rahmen zu schaffen. Wer nicht gerade irgendwie verdächtig aussieht, muss sein Auto beim Passieren von Grenzen in Westeuropa gar nicht mehr anhalten. Die Grenzer winken ihn einfach durch. Ab 1992 werden sie nicht einmal diese müde Handbewegung mehr machen. Ab dann soll es keine Personenkontrollen mehr geben. Vertreter der Bundesrepublik Frankreichs und der Benelux-Länder haben heute auf einem Moseldampfer bei Schengen in Luxemburg ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Mit dabei war Burkhard Birke. Schengenland wird diese Region ohne Schlagbäume im europäischen Jargon genannt. Nach dem kleinen luxemburgischen Städtchen Schengen an der Grenze zur Bundesrepublik und zu Frankreich, wo die Idee geboren wurde. Noch ganz ist das Spiel ohne Grenzen ab Anfang 92, an dem auch die DDR nach der Einheit teilnehmen soll, allerdings nicht freigegeben. Die Parlamente der Unterzeichnerstaaten müssen das Abkommen ratifizieren, haben also von daher ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Trotz des heute verbreiteten Optimismus ist es sicherlich verfrüht, sich bereits jetzt schon im Erfolg der teilweise sehr zähen fünfjährigen Verhandlungen sonnen zu wollen. Denn das Abkommen berührt sehr sensible Bereiche nationalen Rechtes der Unterzeichnerstaaten. Nicht alle Parlamente werden Schengen einfach so hinnehmen wollen. Der Wegfall von Personenkontrollen an den zwischenstaatlichen Grenzen der Schengen-Staaten bedeutet zwangsläufig, dass an den Außengrenzen schärfer kontrolliert wird und jetzt auch die Visa- und Asylpolitik, das Waffenrecht harmonisiert und die Strafverfolgung sowie Drogenbekämpfung gemeinsam koordiniert werden müssen. Erste Schritte zu einer Vereinheitlichung sind im Schengen-Vertrag vorgesehen, aber von einem einheitlichen Asylrecht ist man noch weit entfernt. Grundsätzlich soll die vergangene Woche von den EG-Innenministern getroffene Regelung Anwendung finden. Um mehrfache Beantragung von Asyl zu vermeiden, verpflichtet sich ein Land, den Fall bis zum Ende zu bearbeiten. Informationen über Asylbewerber sollen ausgetauscht werden. Vorgesehen ist auch die Erstellung einer gemeinsamen Liste von 60 bis 70 Ländern, deren Bürger mit einem Sichtvermerk einreisen müssen. Momentan gelten sehr unterschiedliche Regelungen. Belgien ist Südamerikanern gegenüber freizügig, die Bundesrepublik Türken etc. Läuft das Ganze auf eine Verschärfung von Einreisebestimmungen hinaus? Es steht zu erwarten. Probleme wirft auch die gemeinsame Verbrechensbekämpfung auf. Die Niederlande haben eine sehr großzügige Drogengesetzgebung. Frankreich und Belgien kennen lockere Bestimmungen für den Besitz von Schusswaffen. Schengen sieht grundsätzlich die Annäherung, wohl nicht aber die komplette Angleichung der jeweiligen Regelungen vor. Immerhin hat sich Belgien aber verpflichtet, ein Datenschutzgesetz zu verabschieden, eine unabdingbare Voraussetzung aus Sicht vor allem der liberalen Kräfte, um den gegenseitigen Datenaustausch über das Schengener Informationssystem, kurz SIS, durchzuführen. Diese Punkte verdeutlichen die ganze Spannbreite der mit Schengen verbundenen Probleme. Gelingt es den fünf Unterzeichnerstaaten, die wichtigsten, wie Asylrecht, Einreisebestimmungen und Datenschutz zu lösen, so könnte Schengen in der Tat Vorbild und Modell für ganz Europa, zumindest für die EG, werden. Was sicher viele bisher nicht gewusst haben, wissen sie seit heute. Russland, größter und wichtigster Teil der Sowjetunion, hatte bisher keine eigene kommunistische Partei und dies im Gegensatz zu den übrigen 14 Sowjetrepubliken. Dies soll nun anders werden. Die russischen Kommunisten beraten seit heute in Moskau über die Modalitäten. Zuspruch bekamen sie dabei von Präsident Michail Gorbatschow, wenngleich er eine Rivalität zur KPDSU gar nicht brauchen könnte. Eduard Neumeier. Praktisch noch die ganze Woche wird die Konferenz zur Gründung einer russischen KP in Moskau dauern. Und nicht auszuschließen ist, dass die neue Diskussionsfrist in der Sowjetunion eine Verlängerung bis ins Wochenende hinein erzwingen wird. 65 Jahre nach ihrer Zwangsvereinigung mit der altsowjetischen KP machen sich die Russen daran, ihre Eigenständigkeit auch durch die Wiedergründung einer kommunistischen Partei zu beweisen. Das ist ein Vorgang, der nicht nach jedermanns Geschmack ist, denn der Druck dazu kommt von einer Seite innerhalb der KPDSU, der daran gelegen ist, ein konservatives Gegengewicht zu einer KPDSU zu schaffen, die einerseits von vielerlei Kräften einer Zerreißprobe ausgesetzt ist und die andererseits unter ihrem Generalsekretär Michail Gorbatschow einen Kurs fährt, der den Konservativen nicht geheuer ist, um es vorsichtig zu sagen. Dieser Kurs ist ideologisch auf ein pluralistisches System ausgerichtet und hat zur Folge, dass die Macht der KPdSU in der Gesamtunion geschwächt, ja sogar in Frage gestellt wird. Die Idee, oder man sollte besser sagen, die treibende Kraft zur Gründung einer russischen KP ist anscheinend die Leningrader Partei, deren Chef Boris Gitaspov sich als ein aufgeklärter Konservativer gibt. Zwar führt er das Wort Perestroika im Munde, aber man findet ihn immer in der Verbindung mit konservativen Bremsern. Leningrad ist stets der Konkurrent Moskaus gewesen, nicht nur weil es als Petersburg einst Hauptstadt Russlands war, sondern auch ideologisch unter den Kommunisten. Gerade weil Michail Gorbatschow als die treibenden Kräfte der Parteigründung eher Gegner ausmacht, hat er seinerseits durchaus Vorbehalte gegen eine eigenständige russische Partei. Was, wenn sie ein Instrument seiner Gegner würde? Er hatte ursprünglich wohl gehofft, es lasse sich der Trend zu einer Partei stoppen, wenn es ein Büro der KPdSU für Russland gäbe. So geschah es und Gorbatschow selber leitete dieses Büro. Doch der Kopf verlangt nach einem Körper und so war es wohl unumgänglich, nun auch die Gründung einer Partei in Angriff zu nehmen. Die 2744 Delegierten, die auch auf dem 28. Parteitag der KPdSU in 2 Wochen ein entscheidendes Wort haben, müssen die Parteigründung mit 2/3 Mehrheit beschließen. Dies war eine Forderung Gorbatschow. Das Quorum wird für ihn aufschlussreich sein. Wären es weniger als 66% Stimmen, so könnte Gorbatschow erleichtert sein. Das hieße, die Zahl der Konservativen wäre erheblich niedriger, als er fürchten muss, wenn die 2/3 zusammenkommen. Und das wäre ein gutes Zeichen für den bevorstehenden Parteitag. In Rumänien war es heute ruhig. Keine Demonstrationen in Bukarest, keine Prügelszenen mit Polizei, Militär und sogenannten Bergarbeitern wie in den letzten Tagen. Hinter den Kulissen freilich lebhaftes Treiben. Der Staat macht die Führer des Protestes dingfest. Gabor Kisseli berichtet. In Bukarest herrscht resignierte Ruhe. Auf den Straßen patrouillieren Polizisten in Uniform, aber auch in Zivil. Es werden weitere Verhaftungen durchgeführt. Allerdings in aller Stille. Die Zahl der in den vergangenen Stunden vorgenommenen Festnahmen liegt bereits über 50. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um Personen, die anhand der vorige Woche von den Sicherheitskräften gedrehten Videofilme identifiziert worden sind. Gegen sie, ferner gegen weitere 430 Personen, wird Gerichtsverfahren eingeleitet. Die Anklage lautet auf Gewaltanwendung und Beschädigung des öffentlichen Eigentums. Dies gilt auch für die 3 prominenten Oppositionellen, deren Verhaftung auch vom Fernsehen wiederholt bestätigt wird. Den Studentenführer Marian Monteanu, den die als Bergarbeiter getarnten Sturmstaffel der Regierung vorige Woche lebensgefährlich misshandelt hatten, nahm die Polizei in der Intensivstation fest. Seine Frau Claudia hat indes bei der niederländischen Botschaft in Bukarest um Asyl ersucht. Der Aufenthalt ihres Mannes sei ihr nicht bekannt, sie fürchte um ihr Leben. Frau Monteanus Bitte ist von der Botschaft entsprochen worden. Auch von Dumitru Dinka, dem Chef der Oppositionellen Volksallianz, und Nicu Leon, eines führenden Mitglieds der Nationaldemokratischen Partei, fehlt jede Spur. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass sie in jenes Sammellager in der Nähe von Bukarest eingeliefert worden sind, wo über 1000 Festgenommene, wie es heißt, zwecks Identifizierung konzentriert werden. Im Lager soll nach wie vor rücksichtsloser Polizeiterror herrschen. Die Insassen, darunter vor allem die Sinti und Roma, müssen nach Angaben von Familienangehörigen weitere Folterungen befürchten. Heute ist die oppositionelle Tageszeitung Romania Libera wieder erschienen, nachdem die Terrorkommandos der Regierung am vergangenen Wochenende die Arbeit der Redaktion mit der Drohung zum Stillstand gebracht hatten, die Journalisten an Ort und Stelle zu töten. In einem Leitartikel verurteilt die Zeitung die von der Regierung gegen die Opposition angewendete Gewalt. Zugleich deuten immer mehr Zeichen darauf hin, dass in der Führung die Vertreter des harten Kurses die Oberhand gewinnen. Der vorige Woche ernannte neue Innenminister, Militärrichter Ursu, will im Parlament den Antrag auf eine Vollmacht stellen, die ihn ermächtigt, den regimekritischen Protesten radikal ein Ende zu setzen. In den Nachmittagsstunden ist zahlreichen Abgeordneten der Opposition von Mitgliedern der Rettungsfront in Gesprächen nahegelegt worden, wie es heißt, in ihrem eigenen Interesse für den geplanten Antrag zu stimmen. Die spätkommunistische Rettungsfront und die Armee wollen bis zur feierlichen Amtseinführung Präsident Iliescus, die noch diese Woche stattfinden soll, für klare Verhältnisse sorgen. Einen Tag vor der Verabschiedung durch Bundestag und Volkskammer haben heute die Ausschüsse Deutsche Einheit beider Parlamente in einer gemeinsamen Sitzung in Ost-Berlin die Erklärung zur endgültigen Anerkennung der polnischen Westgrenze gebilligt. Kanzleramtsminister Seiters unterstrich dabei die zukunftsweisende Wirkung der gemeinsamen Deklaration. So sei nicht nur von einer Bestätigung der Oder-Neiße-Grenze die Rede, sondern auch von Versöhnung und Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen, betonte der CDU-Politiker. Die Regierungen in beiden deutschen Staaten richten sich offenbar auf den 9. Dezember als Termin für die ersten gesamtdeutschen Wahlen ein. In Bonn hieß es heute, aufgrund der notwendigen Vorlaufzeiten für die Aufstellung der Kandidaten, werde dieses Datum inzwischen für wahrscheinlicher gehalten als der bisher geplante 2. Dezember. Regierungssprecher Klein bekräftigte am Nachmittag in der Bundeshauptstadt, dass zunächst die DDR ihre Entscheidungen hinsichtlich des Wahltermins und des Wahlverfahrens treffen müsse. In Ost-Berlin sagte der Sprecher der DDR-Regierung Gehler, vor der Festlegung auf den Wahltag müssten zunächst die Rahmenbedingungen für den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes geschaffen werden. Dazu gehörten auch die Landtagswahlen, für die als Termin der 23. September im Gespräch sei. Die Bundesregierung in Bonn will nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuter bereits Anfang Juli den Entwurf für einen zweiten deutsch-deutschen Staatsvertrag verabschieden, der den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik regelt. Unter Berufung auf Informationen des Berliner Senats heißt es in dem Bericht, der weitgehend fertiggestellte Vertrag solle schon am 2. oder 3. Juli das Kabinett in Bonn passieren. Die Verabschiedung sei für August vorgesehen. Der Vertrag wird Reuter zufolge relativ knapp gehalten sein, da die Details der Anpassung zwischen beiden deutschen Staaten in zahlreichen Überleitungsgesetzen geregelt werden sollen. In Bonn hieß es dazu am Abend, die Angaben aus Berlin seien verfrüht. Es werde jedoch nicht ausgeschlossen, dass der zweite Staatsvertrag noch im nächsten Monat durch das Kabinett gehe. DDR-Volkskammerpräsidentin Bergmann-Pohl hat Verständnis für die spürbare Unruhe und Ungewissheit der Bevölkerung im anderen Teil Deutschlands im Zusammenhang mit der bevorstehenden Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion gezeigt. 11 Tage vor dem Inkrafttreten sagte die CDU-Politikerin am Abend im DDR-Fernsehen, die Bürger sollten sich von Pessimisten nicht irre machen lassen. In den kommenden Monaten werde es mit Fleiß und Schaffenskraft aufwärts gehen. Nicht Egoismus und Ellbogenfreiheit seien das Gebot der Stunde, sondern Gemeinsinn und Solidarität, betonte Frau Bergmann-Pohl. Einen Tag vor der Ratifizierung des Staatsvertrages durch die beiden deutschen Parlamente haben heute in Ost-Berlin etwa 5000 Menschen gegen das Abkommen demonstriert. Die Teilnehmer der Kundgebung im Lustgarten forderten außerdem einen Volksentscheid über die deutsche Einheit sowie eine Festschreibung einer stärkeren Mitwirkung der Bürger in einer neuen Verfassung. Die Vertreterin der Bürgerbewegung Neues Forum, Köppe, nannte das Abkommen einen Kolonialvertrag, der über die Köpfe der Bürger der DDR hinweg ausgehandelt worden sei. Sie forderte die Abgeordneten der Volkskammer auf, der Verabschiedung des Vertrages morgen fernzubleiben. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. In Moskau haben heute Abend rund 2700 Delegierte die Kommunistische Partei der Sowjetrepublik Russland gegründet. Im Gründungsbeschluss wurde ausdrücklich erklärt, dass die neue Partei untrennbarer Bestandteil der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der KPDSU, sei. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hatte auf dem Gründungskongress seinen möglichen Verzicht auf das Amt des Generalsekretärs der sowjetischen KP angedeutet. Damit reagierte Gorbatschow auf die anhaltende Kritik der Konservativen in der Partei an seiner Führung. Der Wortführer der Konservativen im Politbüro der KPDSU, Ligatschow, hatte erklärt, man könne die Partei nicht leiten, ohne ihr alle seine Zeit zu widmen. Gorbatschow habe in den vergangenen Monaten schwere Fehler begangen. So habe er nicht genügend wahrgenommen, dass es antisozialistische Kräfte gebe, die die KPDSU von innen heraus schwächen und zerstören wollten, meinte Ligatschow. Die mittelasiatische Sowjetrepublik Usbekistan hat sich heute für unabhängig erklärt. Die Mitglieder des Parlaments in Taschkent nahmen mit Mehrheit eine Erklärung an, wonach auf dem Gebiet Usbekistans künftig Gesetze der Republik den Vorrang vor dem Recht der UdSSR haben sollen. In einem Bericht der Agentur TASS hieß es, die Deklaration stelle alle innen- und außenpolitischen Angelegenheiten der Republik in die Verantwortung Usbekistans. Auch der oberste Sowjet von Georgien berät über Schritte zu einer Trennung von der UdSSR. Die Sondersitzung, die von hungerstreikenden Studenten in der Hauptstadt Tiflis erzwungen worden war, sollte ursprünglich erst im nächsten Monat stattfinden. In Bukarest ist heute unter starken Sicherheitsvorkehrungen der Gewinner der ersten freien Wahlen in Rumänien seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Iliescu, als Staatspräsident vereidigt worden. In seiner Antrittsrede versicherte er, das Land habe unter seiner Führung den Weg des demokratischen Wandels angetreten. Zu den gewaltsamen Ausschreitungen gegen Demonstranten in Bukarest, wegen derer die diplomatischen Vertreter der USA der Amtseinführung fernblieben, meinte Iliescu, hier habe es wohl eine Überreaktion gegen eine regelrechte Rebellion gegeben. Unmittelbar nach der Zeremonie ernannte er den ebenfalls seit 6 Monaten amtierenden Regierungschef Roman zum neuen Ministerpräsidenten Rumäniens. Das Ostberliner Stadtbezirksgericht Mitte hat Haftbefehl gegen die mutmaßlichen RAF-Terroristen Silke Meyer-Witt und Henning Beer erlassen. Dies teilte das Gericht heute auf Anfrage der deutschen Presseagentur mit. Haftgründe wurden nicht genannt. Damit sind derzeit 8 mutmaßliche RAF-Terroristen in Ostberlin inhaftiert. Der Wehrdienst in der Bundesrepublik wird ab Januar 1991 möglicherweise von derzeit 15 auf 12 Monate verkürzt. Zivildienstleistende können damit rechnen, ab diesem Zeitpunkt nur noch 16 statt 20 Monate eingesetzt zu werden. Entsprechende Überlegungen innerhalb der Koalitionsparteien wurden heute von den CDU-Wehrexperten Wils und Kossendey im Deutschlandfunk bestätigt. Außerdem kündigten sie an, dass die Tiefflugzonen in der Bundesrepublik aufgehoben werden sollen. Von Ursula Welter, guten Abend. Erich Honecker will von allem nichts gewusst haben. Den Vorwurf, mutmaßlichen RAF-Terroristen in der DDR Unterschlupf gewährt zu haben, ließ der ehemalige SED- und Staatschef durch seinen Anwalt heute entschieden zurückweisen. Er ließ erklären, die Vorwürfe seien eine Kampagne, mit der der gute Ruf der DDR als Hort des Friedens und der Entspannung in der Welt untergraben werden solle. Die DDR als Hort des Friedens und der Entspannung, soweit richtig, denn friedlich und entspannt dürften sie gelebt haben, die RAF-Mitglieder in ihrer neuen Identität und Umgebung. Die RAF-Stasi-Connection sorgt also weiter für Unruhe. Ruhig dagegen ging heute ein weiterer Akt des Einheitsvorspiels über die Bühne und darüber berichten wir. Die Bonner und Ostberliner Parlamentsausschüsse billigten die gemeinsame Polenerklärung. Die weiteren Themen. Der sowjetische Botschafter in Ostberlin missbilligt den Einigungsfahrplan. DDR-Außenminister Meckel besucht London. Der Wehrdienst in der Bundesrepublik soll verkürzt werden. Der US-Verteidigungshaushalt wird gekürzt. Die USA brechen die Kontakte zur PLO ab. Michail Gorbatschow drohte vor der russischen Parteikonferenz mit Rücktritt. Die Bundestagsabgeordneten stimmten ihrer Diätenerhöhung zu und bei der Fußball-WM fanden die letzten Spiele in der Gruppe C statt. Der Bonner und der Ostberliner Ausschuss Deutsche Einheit billigten heute, was Volkskammer und Bundestag morgen zeitgleich verabschieden werden. Die Erklärung zur Endgültigkeit der polnischen Westgrenze. Ein Bericht von Hermann Finke. Gelegentlich gab es erregte Wortwechsel, außerhalb des Saales auch Kritik hinter vorgehaltener Hand. Aber insgesamt machte der Ausschuss für Deutsche Einheit seinem Namen alle Ehre. Dem Gremium gelang es immerhin, eines der größten Hindernisse beim Zusammengehen der beiden deutschen Staaten aus dem Weg zu räumen. Der Ausschuss verabschiedete mit großer Mehrheit eine Erklärung, in der die Unverletzlichkeit der polnischen Westgrenze festgeschrieben wird. Beide Seiten verpflichten sich gegenseitig zur uneingeschränkten Achtung ihrer Souveränität und territorialen Integrität, heißt es in dem Papier wörtlich. Ferner versichern sie, keinerlei Gebietsansprüche zu haben. Diese Erklärung soll die Grundlage werden für einen völkerrechtlichen Vertrag, der zwischen Polen und einem vereinigten Deutschland abgeschlossen werden soll. Die bundesdeutsche SPD nimmt für sich in Anspruch, dafür gesorgt zu haben, dass die Endgültigkeit der Grenze festgeschrieben wird. Jürgen Schmude, ehemals sozialdemokratischer Justizminister in Bonn, sagt in einer Verhandlungspause: Worum es uns heute geht, ist, so viel politisches und auch völkerrechtlich erhebliches Gewicht zu schaffen wie möglich, damit niemand ohne Zerstörung seines Ansehens und seiner Position mehr davon runter kann. Die oppositionelle PDS meldete im Ausschuss für Deutsche Einheit Kritik an. Auch dagegen, dass die bundesdeutsche Seite mit einem fertigen Text in die Beratung ging und damit bereits vollendete Tatsachen schuf. Deshalb gab es eine Unterbrechung, in der die Volkskammerabgeordneten einige Korrekturen formulierten. Der Abgeordnete Dietmar Keller, kürzlich noch DDR-Kulturminister, antwortete auf die Frage, ob er sich überfahren fühle. Ach, wissen Sie, wenn man seit Wochen überfahren wird, muss man nicht erschrecken, wenn plötzlich mal ein Luftroller über Barzehn fährt. Besonders erschrocken bin ich nicht, fühle mich auch nicht überfahren. Nein. Was führende bundesdeutsche Politiker am Ende der Beratungen mitteilten, klang zum Teil schon nach einem gesamtdeutschen Wahlkampf. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, Wolfgang Pötsch, angesprochen auf etwaige Triumphgefühle bei der Union, ließ sich nicht zum Jubeln verleiten, sondern markierte den Platz, der seiner Ansicht nach Helmut Kohl in den Geschichtsbüchern zustehen wird. Er wird in dieser Legislaturperiode als der Kanzler der deutschen Einheit sicherlich einmal in die Geschichtsbücher eingehen. Insofern politische Befriedigung, aber kein Triumph. Auch Hans-Jochen Vogel, der Fraktionsvorsitzende der SPD, nannte einen großen Namen, als er ein positives Resümee der Beratungen zog. Ich bin auch deswegen befriedigt, weil hier die Politik Willy Brandts, Warschauer Vertrag, Ostpolitik, ihren logischen Schlusspunkt und ihre volle Bestätigung erfahren hat. Also wieder einmal ein Hauch von Geschichte in der Volkskammer in Ost-Berlin. Gleichzeitig allerdings auch ganz Menschliches. Als die Reporter nicht aufhören wollten, ihn zu befragen, zeigte Hans-Jochen Vogel auf seinen Bauch und sagte kurz und streng: Hunger. Morgen also werden Volkskammer und Bundestag den Staatsvertrag und die Resolution zur polnischen Westgrenze verabschieden. Einige DDR-Parlamentarier haben, Sie hörten es, heute kritisiert, nicht an der Formulierung der Polenerklärung beteiligt gewesen zu sein. Dies und anderes veranlasste die Opposition in der DDR heute Abend zu einer Kundgebung in Ost-Berlin. Noch einmal Hermann Finke von dort. Ost-Berlin im Lustgarten. Aus riesigen Lautsprechern dringt Musik bis weit ins Zentrum der Stadt. Die Parteien der Bürgerbewegung haben zu einer Protestkundgebung aufgerufen gegen die Verabschiedung des Staatsvertrages durch die Parlamente in Bonn und Ost-Berlin. Die Musik klingt jedoch nicht schrill, sondern weich, so als wolle sie einen lauen Sommerabend begleiten. In den Reden werden noch einmal die Einwände gegen den Staatsvertrag vorgebracht. Die von vielen befürchteten Folgen des Vertrages erwähnt, wird von Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg geredet. Arbeitslosigkeit macht frei, sagt eine Rednerin, und ein anderer stellt fest, die Zeit sei aus den Fugen geraten, was jeder in diesen Tagen in der DDR spüren kann. Der Abgeordnete Jens Reich, einer der namhaften Aktivisten der Bürgerbewegung, bringt das Publikum auf den Boden der Realität zurück, als er ankündigt: Der Staatsvertrag wird morgen mit satter Zweidrittelmehrheit und sehr geringfügigen Anhängen und kleinen Änderungen verabschiedet werden. Wir werden ihn haben. Ja, aber keine Illusion. Es kommt so. Fast zur gleichen Zeit spricht im Fernsehen das amtierende Staatsoberhaupt der DDR, die Parlamentspräsidentin Sabine Bergmann-Pohl. Ihre Ansprache ist auf Beruhigung angelegt. Lassen Sie sich durch Pessimisten nicht irre machen. Lassen Sie sich durch die, die Unruhe stiften wollen, nicht unruhig machen. Gemeinsam werden wir es schaffen. Fast im gleichen Atemzug stellt die Parlamentspräsidentin allerdings fest, dass es durchaus Grund zur Beunruhigung gibt. In Berlin und auch an anderen Stellen des Landes werden Kartoffeln, Brot und Reis sowie Nudeln knapp. Offenbar werden vorhandene Waren dem Bürger vorenthalten. Bergmann-Pohl ruft die Leiter der Handelsbetriebe auf, die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln sicherzustellen. Die Bevölkerung habe schließlich einen Anspruch darauf. Auch am 30. Juni, also einen Tag vor der Wirtschafts- und Währungsunion, sollten die Läden geöffnet bleiben. Die DDR vor der Verabschiedung des Staatsvertrages. Die Stimmung ist brüchig, widersprüchlich. Die Kundgebung im Lustgarten nennt sich Volksversammlung. Aber das Volk ist dort zu einer Minderheit von einigen Tausend geschrumpft. Die große Mehrheit erhofft wohl nichts anderes mehr, als dass der Übergang bald zu Ende geht und der neue Abschnitt möglichst schnell kommt. Nach dem Treffen der Außenminister Genscher und Shevardnadze am Montag in Münster sah es ganz so aus, als könne die Sowjetunion sich mit dem eiligen Bonner Fahrplan zur Einheit anfreunden, als könnten auch die äußeren Aspekte der deutschen Vereinigung termingerecht geklärt werden. Einen anderen Eindruck vermittelte heute der neue sowjetische Botschafter in Ost-Berlin. Er äußerte Missfallen am Tempo. Aus Ost-Berlin Wolfgang Hauptmann. Moskau sieht durch die deutsche Einheit das Kräftegleichgewicht in Europa gefährdet. Wäre es anders, schlichen die 2+4 Verhandlungen der Außenminister nicht so langsam voran. Der nächste Termin ist übermorgen in Ost-Berlin. Die Sowjetunion verlangt größere Zugeständnisse der NATO, als bisher auf den Tisch gelegt worden sind. Das alles lohnte sich im Hinterkopf zu haben, als Gennadi Schikin, der neue sowjetische Botschafter in Ost-Berlin, heute zum ersten Mal mit hier akkreditierten Journalisten zusammentraf. In Belgrad, Bonn und zuletzt Wien hat der 51-jährige Diplomat deutsche und europäische Fragen jongliert und soll nun in der DDR von sowjetischen Interessen retten, was zu retten ist. Die größte Gefahr für die Stabilität der Lage scheint ihm das forcierte Tempo der Einigungsbewegung zu sein. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir diese deutsche Frage so gründlich wie möglich lösen. Und dazu gehören diese äußeren Aspekte natürlich. Das ist eine ziemlich komplizierte Materie. Und meiner persönlichen Meinung nach wäre es nicht gut, wenn auf diese Verhandlungen 2+4 irgendwelcher Druck ausgeübt wird. Die Unterhändler brauchten Zeit, um einen Kompromiss auszuhandeln, der für alle annehmbar sei und darüber hinaus keinen Konfliktstoff für die Zukunft schaffe. Eine neue Friedensordnung müsse mindestens genauso gut sein wie die jetzige, die immerhin für 45 Jahre Frieden gesorgt habe. Mehrmals kam der Botschafter auf den Zeitdruck zu sprechen, unter dem die Verhandlungen nach seiner Meinung verliefen und den er wie folgt beschrieb. Wenn man Ihnen sagt, dass Sie eine bestimmte Aufgabe, sagen wir, in einer Stunde unbedingt lösen werden, betrachten Sie das als einen Druck oder nicht? Was der Diplomat sonst sagte, stammte meist aus dem Argumentationsschatz seines Außenministers. Die sowjetischen Truppen in der DDR müssten vorläufig dort bleiben und die Dauer hänge von eben jenen Verhandlungen ab, die am Freitag in die nächste Runde gingen. Über die zukünftige Finanzierung werde ebenfalls gesprochen. Die Idee eines Friedensvertrages mit Deutschland sei noch nicht vom Tisch, sondern es müsse ein Dokument geben, das unter die Nachkriegsentwicklung einen Schlussstrich ziehe. Was die Hauptstadt sein werde, hätten die Deutschen zu bestimmen und so weiter und so fort, bis die Frager mit den diplomatischen Floskeln nichts mehr anzufangen wussten und schwiegen. Ein Kompliment an die DDR darf nicht unterschlagen werden. Als Schikin nach den Wirtschaftsbeziehungen gefragt wurde, betonte er, dass sie nicht nur die Erfüllung der jetzigen Verträge einschlössen, sondern auch einen Ausbau bedeuten könnten. Und in diesem Prozess hätten Fachleute aus der jetzigen DDR durch ihre Vertrautheit mit dem sowjetischen Markt, der russischen Sprache und der östlichen Mentalität einiges einzubringen. Am Freitag also findet die zweite Runde der 2+4 Verhandlungen über die äußeren Aspekte der deutschen Einheit statt. Ein Außenministertreffen jagt im Vorfeld das andere. Hans-Dietrich Genscher trifft morgen seinen US-Kollegen Baker, berichtet ihm von den Gesprächen mit Shevardnadze am Wochenanfang und unterrichtet anschließend Markus Meckel, den DDR-Außenminister. Letzterer hält sich heute in London auf. Dort begrüße ich Margarete Limberg. Guten Abend. Guten Abend. Frau Limberg, vorhin haben wir gehört, dass der sowjetische Botschafter in Ost-Berlin Kritik am Vereinigungstempo geäußert hat. War das auch Thema in London? Das war unter anderem auch Thema in London, was die Zuhörer Markus Meckels vor allem auch heute Nachmittag in der britischen königlichen Gesellschaft für Außenpolitik besonders interessierte. Das war nicht zuletzt der Wahltermin in der DDR. Meckel artikulierte vor allem auch heute Abend in der Pressekonferenz noch einmal mit recht starken Worten seine und der DDR-SPD-Bedenken gegen einen frühen Termin im Dezember oder Januar. Ohne den Namen selbst zu nennen, warf Helmut Kohl vor, großen Druck auszuüben. Allzu frühe Wahlen können Meckels Ansicht zufolge dazu führen, dass die DDR in einem geeinten Deutschland langfristig der strukturschwächere Teil bleibe. So sei zum Beispiel viel mehr Zeit für die Bildung der Länder und ihrer Strukturen nötig, bevor es zur deutschen Einheit komme. Meckel bestritt, dass in der Koalitionsregierung in Ost-Berlin bereits Einigkeit herrsche und ein Beschluss bereits gefasst worden sei über einen Wahltermin. Aber trotz der sehr schwerwiegenden Einwände machte Meckel gleichzeitig deutlich, dass ein Wahltermin noch in diesem oder Anfang nächsten Jahres an den Sozialdemokraten nicht scheitern wird. Man werde das Beste draus machen, wenn dies denn der Wille der Bevölkerung sei. Meckel heute Abend auf seiner Pressekonferenz. Das heißt, obwohl wir frühe Wahlen für nicht gut halten für Deutschland, werden wir uns ihnen stellen. Meckels Einwände gegen einen so frühen Wahltermin haben freilich nicht nur innenpolitische Gründe. Er hat dabei auch die Sowjetunion im Auge, die Schwierigkeiten, die für Moskau entstehen könnten und damit auch für Europa, wenn der Druck zu groß wird. Noch einmal der DDR-Außenminister. Es besteht die Gefahr, dass wenn die Interessen eines Landes und eines so gewichtigen Landes möglicherweise, ich hoffe nicht, aber möglicherweise nicht genügend berücksichtigt werden, dies eben dann ein Faktor der Instabilität für Europa würde. Meckel rechnet allerdings nicht damit, dass die Sowjetunion sozusagen in letzter Minute noch mit der Faust auf den Tisch haut und plötzlich den Fortgang der Entwicklung blockiert. Sein Vorschlag, dass sich die 23 Staaten der NATO und des Warschauer Paktes vor dem KSZE-Gipfel, der ja im Herbst die deutsche Einheit sozusagen absegnen soll, treffen und förmlich ihre Entfeindung erklären. Am Nachmittag war Meckel bei seinem britischen Amtskollegen Douglas Hurd und ihm gegenüber hat er erklärt, dass die DDR erhebliche Schwierigkeiten mit der britischen wie auch mit der französischen Position im Blick auf die Atomwaffen, vor allem ihre Stationierung in Deutschland hat. Angesichts der Entwicklung in Europa sei dies ein Widerspruch und sehr problematisch. Im neuen Europa bestehe ja die Frage, gegen wen sich diese Waffen denn überhaupt richten sollten. Die britische Position in diesen Fragen ist allerdings klar. Atomwaffen sind auch in Zukunft wichtig. Und Margaret Thatcher hat erst kürzlich ohne Umschweife erklärt, dass sie die Stationierung auf deutschem Boden für unerlässlich hält. Meckel hat dann seine Erwartung zum Ausdruck gemacht, dass die NATO auf ihrem bevorstehenden Gipfel im Juli Abschied nimmt von der Strategie der flexiblen Antwort, die ja den Einsatz von Atomwaffen vorsieht und das Prinzip der Vorneverteidigung aufgibt. Und auch dies dürfte im Widerspruch zur britischen Haltung stehen. Danke nach London. Die Briten, meine Damen und Herren, bekamen gestern Zahlen genannt, die sie so unter Maggie Thatchers Regierung noch nicht gehört haben. Der britische Verteidigungsetat soll um 1,7 Milliarden Mark gekürzt werden. Begründung: die veränderte strategische Situation in Europa. Auch in Bonn wird über eine Kürzung des Wehretats gesprochen, wenngleich dort die angepeilten 3% von Oppositions- wie Koalitionsmitgliedern als Scheinmanöver kritisiert und deshalb sicher noch weiter diskutiert werden. Den Veränderungen in Europa Rechnung tragen soll auch ein weiteres Bonner Vorhaben, die Verkürzung des Wehrdienstes. Ein Beitrag von Hans-Jörg Krieger. Was Bundesverteidigungsminister Gerhard Stoltenberg noch vor einer Woche für möglich erklärt hatte, nämlich eine Wehrdienstverkürzung auf 12 Monate, gilt inzwischen als so gut wie sicher. Darauf lassen insbesondere zwei Stimmen aus dem Koalitionslager schließen. Die eine, die des verteidigungspolitischen Sprechers der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Bernd Wils, prophezeite eine rasche Entwicklung nach der Sommerpause mit dem Ergebnis W12, so der Fachausdruck, am Anfang des nächsten Jahres. Folglich stieß der Wehrexperte der FDP-Fraktion, Werner Heuer, offene Türen ein, als er in einem Gespräch mit der Westdeutschen Zeitung den Verteidigungsminister aufforderte, sich schnellstens in der Sache zu bewegen. Es sei, so Heuer, dringend erforderlich, den betroffenen jungen Männern endgültige Klarheit zu verschaffen. Klarheit soll auch Finanzminister Weigel bekommen. Ihm nämlich soll nach Informationen aus der Regierung bei den Chefgesprächen zum Haushalt 1991 von Gerhard Stoltenberg eine Vorlage zur Verkürzung der Wehrpflicht bereits für den Sommer angekündigt worden sein. Damit scheint die Sache klar, auch wenn es Beschlüsse noch nicht gibt. Die sind auch nicht vor dem NATO-Gipfel Anfang Juli in London zu erwarten, wo die westliche Allianz ihre Bereitschaft, Struktur und Strategie zu ändern, unter Beweis stellen will. Damit im Zusammenhang ist die Wehrdienstverkürzung zu sehen, aber auch mit den Wiener Verhandlungen über die konventionelle Abrüstung, wo derzeit eine Reduzierung der amerikanischen und sowjetischen Streitkräfte in Europa zur Debatte steht und wo in einer zweiten Phase auch Rüstung und Truppen der zentraleuropäischen Staaten verringert werden sollen. In der heutigen Debatte des Bundestages über Rüstungskontrolle und Abrüstung wurde allgemein beklagt, dass diese Verhandlungen, wie die in anderen Bereichen der Abrüstung, hinter der politischen Entwicklung zurückgeblieben seien. Der Sprecher der SPD-Fraktion, Günter Verheugen, ging hart mit der Bundesregierung ins Gericht. Er nannte den heute diskutierten Abrüstungsbericht vom November des letzten Jahres ein Dokument alten Denkens, das nicht mehr den heutigen Gegebenheiten entspräche. Die bisher erreichten Fortschritte in der Abrüstung stellte Verheugen in Frage. Es werden ein paar Überkapazitäten abgebaut, es werden ohnehin ausmusterungsreife Bestände vernichtet oder in andere Gebiete geschafft. Olaf Feldmann forderte als verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion von der Bundesregierung ein deutliches Signal für die Abrüstungsverhandlungen und für die Regelung der äußeren Aspekte der deutschen Einheit. Auch der deutsche Verteidigungshaushalt 91 bestimmt die Erfolgsaussichten in Wien bei den 2+4-Verhandlungen und damit die Chancen der deutschen Einheit. Der Kabinettsbeschluss vom 6.12.89, in dem der Friedensumfang festgeschrieben ist, ist nicht mehr zu halten. Die Bundeswehr muss jetzt den Schritt von der Präsenzarmee zur Ausbildungsarmee tun. Für die CDU-CSU-Fraktion sprach der Abgeordnete Karl Lamers, der auch hervorhob, dass sowjetische Sicherheitsinteressen bei der Verwirklichung der deutschen Einheit beachtet werden müssten. Die Sowjetunion kann unsere Bereitschaft zu einer wirklich essentiellen Begrenzung deutscher Streitkräfte nach der Wiedervereinigung gewiss sein. Schon deswegen kann sie dessen gewiss sein, weil wir uns auch ihren weiteren guten Abrüstungswillen sichern wollen. Auch und gerade bei der Abrüstung wird sich zeigen, dass die Wiedervereinigung, die deutsche Wiedervereinigung, kein Hemmnis, sondern im Gegenteil ein Katalysator der verschiedenen europäischen Prozesse auf dem Weg zu einer friedlichen Zukunft für alle Völker des Kontinents ist. Und das gilt insbesondere auch für den Abrüstungsprozess. Um Kürzungen des Verteidigungshaushaltes, wie sie britische und Bundespolitiker diskutieren und